Ich hab über eine Dekade im Stillen gedichtet, dabei wurde viel, aber nicht mein Wille vernichtet. Hab aufs Gechille verzichtet, um heute hier zu stehen. Gedanke, Bilder errichtet, um mich wieder zu sehen. Das Feuer wird vergehen, doch die Wärme bleibt bestehen. Du wirst den Blick drehen und jeden Feind verstehen. Das hilft dir weiter zu sehen und Gedanken zu haben und dann weiser zu gehen, den Gestank zu ertragen. Er trank, um zu klagen, weil sein Leben so abfuckt. Weil er trank, um zu schlagen auf seine Mom, kackt in alles, was er anpackt. Geht sofort in die Brüche, fängt zu fressen an, sein Rückzugsort wird die Küche. Er isst doch keine Früchte, er frisst nur das Süße. All die fiesen Gerüchte, er vermisst nette Grüße von Verwandten und Bekannten. Es gibt keine Freunde, niemand hat ihn verstanden und er fickt seine Träume. Jetzt ist er auf dem Gebäude mit einer Waffe im Anschlag und er schießt auf die Meute, weil ihn keiner erkannt hat. Jetzt ist er auf dem Gebäude mit einer Waffe im Anschlag und er schießt auf die Meute, weil ihn keiner erkannt hat. Bitte lass mich nicht flehen, bitte fang an zu sehen, bitte hör diese Bitte, fang an zu verstehen. Gut und Böse sind bequem, um schneller zu gehen, doch die Größe im System liegt im gelösten Vergeben. Bitte lass mich nicht flehen, bitte fang an zu sehen, bitte hör diese Bitte, fang an zu verstehen. Gut und Böse sind bequem, um schneller zu gehen, doch die Größe im System liegt im Trösten und Sehen. Er wurde das Kind geschlagen, hat das immer ertragen. Danach hat er sich in seinem Zimmer vergraben. Ihn erinnern die Narben an diesen vielen Qualen. Das Versagen kommt aus diesen miesen Tagen. Doch er will nicht verzagen und versucht zu glauben an einen Gott, auf den es sich lohnt zu vertrauen, sich etwas aufzubauen, auf das er stolz sein kann. Er hört auf zu maulen und fängt zu weinen an. Er hört auf zu weinen und fängt zu schreien an. Er hört auf zu schreien, denkt, was er zeigen kann. Ist doch niemals genug, ja, er hasst sein Leben. Und er spürt diese Glut, fängt an, ihr nachzugeben. Ihn verführt seine Wut und so zieht er dann los, um sich ein Kind zu stehlen, möglichst makellos, um das Kind zu quälen und sein Leiden zu stillen, den düsteren Weg zu wählen und es leise zu killen. Bitte lass mich nicht flehen, bitte fang an zu sehen, bitte hör diese Bitte, fang an zu verstehen. Gut und Böse sind bequem, um schneller zu gehen, doch die Größe im System liegt im gelösten Vergeben. Bitte lass mich nicht flehen, bitte fang an zu sehen, bitte hör diese Bitte, fang an zu verstehen. Gut und Böse sind bequem, um schneller zu gehen, doch die Größe im System liegt im Trösten und Sehen. Mir liegt das alles im Magen, es ist schwer zu ertragen. Wir leben, um zu versagen, wachsen an unseren Taten. Mir liegt das alles im Magen, es ist schwer zu ertragen. An den düsteren Tagen keine Liebe zu haben. Fang an zu sehen, bitte hör diese Bitte, fang an zu verstehen. Gut und Böse sind bequem, um schneller zu gehen, doch die Größe im System liegt im gelösten Vergeben. Bitte lass mich nicht flehen, bitte fang an zu sehen, bitte hör diese Bitte, fang an zu verstehen. Gut und Böse sind bequem, um schneller zu gehen, doch die Größe im System liegt im Trösten und Sehen.